tocam agora as melhores músicas em inglês. So populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein, der zu uns war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch auf der Captain Rock mit Abba. Abba, Thank you. Antena Web, sintoniza-te. a difficult age, would I write a book? Or should I take to the stage? But in the back of my head, I heard distant feet, Che Guevara and Debussy to a disco beat. It's not a crime when you look the way you do, the way I like to picture you. When I get home, it's late at night, I pour a drink and watch the fight. Turn off the TV, look at a book, pick up the phone, fix some food. Maybe I'll sit up all night and day, waiting for the minute I hear you. Antenna Web. Sintoniza-te. Hier was verkehrt, ich komm an sie nicht rein. Sie ist gut drauf und kommt zu mir, dann sitzt sie da und trinkt mein Bier, manchmal stundenlang. Ich geb nicht auf und weil du doch ihr Bruder bist, sage ich dir auch, dass sie ein Luder ist. Deine Schwester ist ein richtig geiles Luder, ein Luder, ein Luder. Deine Schwester ist ein richtig geiles Luder. Ich renn dir schon seit Wochen hinterher. Ich schwöre, sie hat gestern Nacht die ganze Zeit bei mir verbracht. Und doch ist nichts passiert. Hab ihr den treuen Schwur gemacht, trotzdem hat es nichts gebracht. Ich hab es nicht kapiert. Ich geb nicht auf und weil du doch ihr Bruder bist, sage ich dir auch, dass sie ein Luder ist. Deine Schwester ist ein richtig geiles Luder, ein Luder, ein Luder. Deine Schwester ist ein richtig geiles Luder und ich renn dir schon seit Wochen hinterher. Let me take a part. Cherry, cherry lady, like my soul tomorrow. tenha uma boa tarde com Antena Web. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Clearly I remember from the windows they were watching while we froze down below. When the future's architecture, like a carnival, idiot sunshine. All that time she was silent still. So if you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know? Tenha uma boa tarde com a Antena Web. You're beautiful, and that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure that I won't ever change. Though my love is great, yeah, yeah, yeah. All my love is chill, yeah, yeah, oh, oh. I'm like a bird, I'm gonna fly away. I don't know where my soul is, I don't know where my home is, no. I'm like a bird, I'm gonna fly away. I don't know where my soul is, I don't know where my home is. Baby, all I need for you to know is your faith in me brings me to tears. Oh, even after all these years, and it pains me so much. All my love is red, yeah, yeah, yeah. If all my love is chill, yeah, yeah, oh, oh. I'm like a bird, I'm gonna fly away. I don't know where my soul is, I don't know where my home is. I'm so- Always my fault.